Am Ostermorgen verwechselt Maria Jesus mit einem Gärtner. Warum ist das so? Warum steht das so in der Bibel? Darum geht es in dieser Predigt. Was war passiert? Maria war am Ostermorgen noch einmal aufgebrochen in den Garten, wo das Grab von Jesus lag, und wollte sich noch einmal verabschieden. Und ich stelle mir das so vor, dass an diesem Morgen wirklich das Wetter überhaupt nicht zur eigenen Stimmung von Maria im Herzen passte. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also bei Maria war draußen dieser wunderschöne Garten und es blühte und es war Frühling und die Sonne scheint und die Vögel zwitschern. Aber in Marias Herzen war es grau. Denn vor 2 Tagen war ihr Jesus gestorben, brutal hingerichtet. Und für Maria war das alles noch so surreal und sie konnte noch gar nicht fassen und begreifen, was da eigentlich geschehen ist. Und dieser Frühling in diesem so wunderschön angelegten Garten passte überhaupt nicht zu dem plötzlichen Wintereinbruch in ihrem Herzen. Das Einzige, was überhaupt vielleicht passte, waren die Tautropfen auf dem Boden, denn die sahen aus wie kleine Tränen. Und vielleicht kennt ihr das auch, dass wenn etwas schief läuft, dann läuft auch alles schief. Wenn man es überhaupt nicht gebrauchen kann, dann kommen noch ein paar Probleme mit hinzu. Und so war es bei Maria auch. Das Grab war leer. Der Leichnam von Jesus war nicht mehr da. Und Maria überlegt kurz, was das bedeutet. Und das war jetzt nicht so, dass sie sofort dachte, ja, Ostern, Auferstehung, Jesus lebt. Überhaupt nicht. Die naheliegendste Vermutung für Maria war, irgendjemand hat das Grab geplündert. Irgendjemand war auf der Suche nach Schätzen, irgend so ein Grabräuber, und jetzt ist das Grab verwüstet und der Leichnam ist weg. Dabei will Maria einfach nur in Ruhe trauern und jetzt kommt das auch noch hinzu. Maria ist sogar so von der Rolle, dass sie gar nicht mehr wahrnimmt, dass da ein paar Engel mit am Grab sind. Und das will was heißen, wenn man nicht mehr wahrnimmt, dass da Engel sind. Hallo, Engel. Dann dreht Maria sich um und sieht diesen Mann. Und sie denkt sich, das ist doch wahrscheinlich der Gärtner, der sich hier um alles kümmert. Und den muss ich fragen. Und dann klärt sich vielleicht alles auf. Und dann denkt sie sich, vielleicht gibt es hier irgendwelche Umbaumaßnahmen und Jesus wurde umgebettet. Und sie fragt diesen Mann, Herr, hast du ihn weggetragen? Sag mir doch bitte, wo du ihn hingelegt hast. Ich trage ihn meinetwegen selbst zurück. Aber der Gärtner sagt nur, Maria. Und an der Stimme erkennt sie, wer dieser Mann in Wirklichkeit ist. Jesus selbst steht vor ihr. Und in dem Moment wird für Maria Ostern. Und sie versteht, Jesus ist wirklich von den Toten auferstanden. Jesus lebt, so wie er es versprochen hat. Und dann kann man sagen, okay, deswegen verwechselt Maria Jesus erst mit einem Gärtner, weil die ganze Geschichte mit dem Grab halt in einem Garten spielt. Das wäre ein bisschen wenig. Ich glaube, es steckt noch viel mehr dahinter. Denn wenn wir unsere Bibel aufmerksam lesen, dann stellen wir fest, dass man im Grunde die Geschichte der Bibel auch als eine große Gartengeschichte erzählen könnte. Von Anfang bis Ende. Denn die Bibel beginnt damit, dass sie von einem großen Garten erzählt. Von dem Garten Eden, von dem Paradies. Und sie beschreibt unseren Gott als einen Gärtner. Als einen, der die Ärmel hochkrempelt und der den Garten bestellt und der die Erde bepflanzt. Das heißt, wir Christen glauben an einen Gott, der sich die Hände schmutzig macht. Wir glauben an einen Gott mit Dreck unter den Fingernägeln. Und das ist total interessant, weil das anders ist als in manch anderen antiken Göttervorstellungen und Mythen. Es gibt Göttermythen, wo die Götter den Menschen schaffen, damit die Götter faulenzen können und sich zurücklehnen können und die Menschen endlich für sie arbeiten, weil Arbeit ja was Schlechtes ist, was man besser vermeidet als jemand, der es sowas gebracht hat wie ein Gott. Aber nicht so der Gott der Bibel, der ist sich nie zu schade für Arbeit. Der ist ein Gärtner. Und dann schafft Gott den Menschen, er schafft Adam und Eva und gibt ihnen einen Beruf. Er erklärt die beiden zu seinen Co-Gärtnern und sagt ihnen, ihr sollt diesen Garten mit mir bebauen und bestellen und bepflanzen. Und ihr wisst leider, wie die Geschichte weitergeht mit der Frucht, die da hängt und wo Gott sagt, ihr dürft meinetwegen gerne von allen Bäumen hier essen im Garten, nur von diesem einen Baum möchte ich nicht, dass ihr esst. Warum? Spielt keine Rolle, ich habe es gesagt, bitte tut es. Aber Adam und Eva tun es trotzdem und alles geht schief. Das Erste, was die beiden hier tun nach diesem Sündenfall ist, dass sie sich vor Gott verstecken, weil sie Angst vor Gott haben und weil sie spüren, dass da etwas zerbrochen ist. Und dann erzählt die Bibel aber, wie Gott, der große Gärtner, sich auf die Suche nach seinen Menschen macht. Wie er durch seinen wunderschönen Garten spazieren geht, in der abendlichen Kühle des Tages und ruft, Adam, wo bist du? Er ruft Adam mit seinem Namen. Und dann findet Gott Adam und Eva und er stellt die beiden zur Rede. Und es wird klar, dass etwas zwischen Gott und Mensch zerbrochen ist und dass Adam und Eva Gott so fremd geworden sind, dass sie nun nicht mehr in diesen Garten Eden passen und dass sie deshalb das Paradies verlassen müssen. Und seitdem steht, so sagt es das erste Buch Mose, steht ein mächtiger Engel, ein Cherubim mit einem Flammenschwert vor dem Tor des Paradieses und kein Mensch kann mehr hinein. Und seitdem erzählt das Alte Testament die Geschichte von einem Gott, der auf der Suche nach seinen Menschen ist, der nur einen Wunsch hat, ich möchte meine Menschen finden und ich möchte sie wieder zu mir nach Hause holen. Und seit diesen Tagen von Adam und Eva ist meine feste Überzeugung, schlummert in jedem Menschenherz ein Gefühl. Das Gefühl, ich habe den Garten verloren, wo ich eigentlich hingehöre. Ich habe mein wahres Zuhause verloren. Und egal, wie schön es auf dieser Welt auch manchmal ist, und es ist manchmal unglaublich schön, die Sehnsucht geht nicht ganz weg nach unserem wahren Zuhause. Es gibt immer mal Momente, wo wir uns in dieser Welt auch zu Hause fühlen, aber sie sind mehr wie eine Gaststätte als wie ein permanentes Zuhause. Es sind immer Momente, aus denen ich dann doch irgendwie wieder aufbrechen muss. Und vielleicht kennt ihr dieses Gefühl auch, dass die Seele nirgendwo so ganz 100% zu Hause ist. Der Philosoph Martin Heidegger sprach mal von Unheimlichkeit. Dass wir Menschen uns unheimlich fühlen, also ohne Heim, ohne ganz zu Hause zu sein in dieser Welt. Und diese Unheimlichkeit, vielleicht kennst du was von der, ich glaube, Maria spürt sie auch an diesem Morgen, als sie durch den Garten geht und noch einmal an das Grab von Jesus treten möchte. Auch sie fühlt sich nicht wirklich zu Hause. Aber Gott hat nur einen großen Wunsch. Ich möchte Maria, ich möchte meine Menschen suchen, finden und wieder nach Hause führen. Das ist die große Geschichte der Bibel. Gott möchte uns in seinen Garten zurückführen, indem wir voll und ganz, indem du voll und ganz aufblühen kannst. Und Gott tut alles, wirklich alles, um uns nach Hause zu holen. Der göttliche Gärtner wird ein Mensch. Er legt sich in einen Stall, wo der Wind nur so durch die Bretter pfeift. Eine der ersten Dinge, die im Leben von Jesus passieren, ist, dass Jesus sich in einer Wüste wiederfindet. Das ist kein Zufall. Das hat was mit der großen Gartengeschichte zu tun. Die Wüste ist ja das Gegenbild zu dem Garten Eden. Und gerade wenn ihr das Markus-Evangelium mal lest, da führt der Geist Gottes Jesus in die Wüste. Aber eigentlich führen ist nicht die richtige Übersetzung. Im Griechischen ist das Verb ekballein. Das ist das Wort herauswerfen, heraustreiben eigentlich. Das Wort übrigens, was auch benutzt wird, wenn Dämonen ausgetrieben werden. Das Wort wird benutzt dafür, wie der Heilige Geist Jesus heraustreibt, vertreibt in die Wüste. Und das ist natürlich eine sprachliche Anspielung an die Adam- und Eva-Geschichte, die ja auch herausgetrieben wurden aus dem Paradies. Und das will heißen, wir Menschen, die wir so oft in der Wüste sind und unsere Heimat, unseren Garten Eden verloren haben, wir finden uns in der Wüste wieder und Jesus ist für uns an unserer Stelle in die Wüste gegangen, damit wir wieder ins Paradies, in den Garten Eden kommen können. Denn durch das, was Jesus vollbracht hat am Kreuz, ist der Weg zum Garten Eden wieder frei. Wir singen einen berühmten Weihnachtslied, der Cherub steht nicht mehr dafür, Gott sei Lob, Ehr und Preis. Heute schleust er nämlich wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Gott hat die Tür zum Garten Eden wieder weit aufgemacht. Und es hat etwas mit einem anderen Garten zu tun. Am Abend vor seinem Tod war Jesus im Garten Gethsemane. Und er betet und fleht und sagt, Herr, wenn es irgendeine andere Möglichkeit gibt, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sagt Jesus, sondern dein Wille geschehe. Jesus ordnet seinen Willen unter Gottes Willen unter und tut damit das, was wir Menschen immer tun sollen, aber nie wirklich tun, weil wir unsere Herzen fern von Gott sind. Aber Jesus tritt an unsere Stelle. Jesus trinkt den Kelch mit, gefüllt auch mit dem Zorn Gottes über die Ungerechtigkeit dieser Welt und aller Menschen. Jesus geht an das Kreuz für uns. Er durchleidet den Garten Gethsemane. Und am Ostermorgen bricht Jesus in dem anderen Garten, wo das Grab war, bricht er hervor. Jesus hat den Tod besiegt. Er hat die Wintermacht der Sünde gebrochen. Er hat die Ketten der Hölle abgeschüttelt. Und nun durchstreift der göttliche Gärtner erneut einen Garten, so wie auch am Anfang der Bibel. Gott geht gewissermaßen erneut in der Kühle des Tages spazieren. Diesmal sucht Gott nicht Adam, sondern er sucht Maria. Und da steht sie. Und so wie Gott gerufen hat, Adam, wo bist du? So ruft Gott an diesem Tag sie und ruft Maria. Und so ruft Gott auch heute dich, ruft dich bei deinem Namen. Und diese Worte, Maria, ich habe dich gefunden, die heilen die Unheimlichkeit in Marias Seele. Und dann sagt Jesus noch etwas Komisches. Er sagt, Maria, rühr mich nicht an. Ich bin noch nicht aufgefahren in den Himmel. Maria muss Jesus in diesem Moment loslassen. Das ist für Maria schmerzhaft, weil sie ihren Jesus gerade erst wiedergefunden hat. Aber sie muss es tun, weil Jesus auffahren wird. Die Himmelfahrt steht noch an. Jesus wird gehen, um einen anderen Garten für Maria vorzubereiten, die Ewigkeit. Wenn ich das mit einem Augenzwinkern sagen darf, Jesus bereitet für uns und für Maria schon eine Wohnung vor. Eine Wohnung, wo ich mir vorstelle, die hat einen Balkon mit einem wunderschönen Ausblick auf den ewigen Garten, wo wir sein werden und aufblühen werden. Dorthin wird Jesus Maria eines Tages mitnehmen. Und dorthin wird Jesus auch dich mitnehmen und mich mitnehmen. Dieser Gärtner hat die Tür zum Paradies weit, weit aufgemacht. Aber schon heute spaziert Jesus durch diese Welt und ruft dich mit deinem Namen. Er hat dich gesucht und Jesus hat dich gefunden. Gnade sei mit euch und Amen.